oder weil man auch mit Zeitströmungen nicht mehr zurechtkommt, dann soll man das notwendige Maß an Selbstkritik haben, sagen, ich höre auf, niemand ist gezwungen, im Amt zu bleiben. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann etwas geben und die anderen wollen das auch, dann finde ich es mir sogar verpflichtet, das zu tun. Gut, dann versuche ich mal von der anderen Seite zu pieken. Bitte? Genscher hier, Genscher da, Genscher überall. Das ist ja auch wahr. Aber kann das nicht sein, dass Sie sich auf diese Weise selbst zu so einer Art Sonderbotschafter heruntermändeln? Ein Außenminister, so sagen viele, und so meine ich auch ich, müsste sich doch eigentlich für besonders hervorgehobene Aufgaben aufheben. Also wenn ich mal die Auslandsreisen, von denen Sie jetzt reden, die ich unternehme, vergleiche mit denen meiner Kollegen in entsprechenden Ländern, liege ich gar nicht mal in der Spitzengruppe. Ob das mein amerikanischer Kollege ist oder mein englischer oder französischer, das gehört heute zur Außenpolitik dazu, dass man das persönliche Gespräch führt. Natürlich rechne ich schon gar nicht als Auslandsreise, wenn ich zur Europäischen Gemeinschaft nach Brüssel reise, wo wir die Außenministerkonferenz haben. Wir leben in einem Europa, das ja das eine Europa ist oder immer mehr werden wird unter Einbeziehung auch der Sowjetunion, sodass vieles, was wir tun, was früher Außenpolitik war, inzwischen längst Innenpolitik geworden ist. Und das, worüber wir gerade mit Frau Marx gesprochen haben, weltweiter Umweltschutz, weltweite Entwicklung, weltweite Bildungspolitik, das ist auch inzwischen Weltinnenpolitik geworden. So sieht das heute aus. Bisschen doch noch wie ein Charakter, auch wenn Sie das gut begründet haben, warum Sie so herumreisen. Man sagt, Sie hätten eigentlich so eine Art Arbeitsrausch. Und zwar aus Angst. Aus Angst davor, dass Sie irgendetwas versäumen könnten, das wichtig sei, da wollen Sie dann teilhaben. Und wenn Sie sich das vorstellen, da war ich nicht dabei, dass ich den Selbstvorwürfe mache, dass Sie also, Arbeitsrausch ist ein großes Wort, aber kennen Sie das? Nein, das ist nicht so, dass man bei jeder Feier als Meier dabei sein möchte. Vielleicht hat es einen anderen Grund. Ich habe als junger Mann einmal eine sehr schwere Krankheit gehabt, wo ich gar nicht sicher war, ob ich je wieder arbeiten könnte. Ich habe 3,5 Jahre mit einer Lungentuberkulose in Krankenhäusern und Heilstätten zugebracht. Und wenn Sie dann wieder voll auf die Beine kommen und wenn Sie dann wieder voll auch rangehen können, dann empfinden Sie jeden Tag bewusster und dann haben Sie auch das Gefühl, es ist ein Geschenk, dass Sie etwas tun können. Und das tue ich. Vielleicht ist das der Grund. Nun bin ich auch nicht ein müder Mensch, das kann man mir wirklich nicht sagen. Den Eindruck habe ich noch nicht gewonnen heute Abend, aber ich weiß nicht, mit welchem. Ob es nicht auch Situationen gibt, in denen Sie gewisse Spuren von Müdigkeit zeigen, sonst wären Sie ja so ein halbes Weltwunder. Aber ja, die gibt es auch, aber ich wollte damit eigentlich eine Gemütslage zum Ausdruck bringen. Bei der heiteren Gemütslage, was halten Sie eigentlich von dem Wort Genscherismus? Das war mal so als Schimpfwort gemeint, das war alles, was Sie tun, sollte damit in Frage gestellt werden. Inzwischen zeigt es eine ganze Art von Politik an. Freut Sie das? Ja, es hat mich gefreut. Also als Genscherismus aufkam, war ich ganz ruhig, dachte eines Tages wird sich das durchsetzen. Es hat sich durchgesetzt und heute höre ich es natürlich besonders gern und treffe überall auf Genscheristen. Ich hatte so wunderschöne viele gelbe Zettel, hatte wunderschöne gelbe, nicht gelbe, gelb ist schwarze. Eine sympathische Farbe in Verbindung mit Blau besonders. Ja. Er müsste mir erklären, was Sie damit meinen. Ich verstehe das nicht. Soll ich es erklären? Nein, Werbung für die FDP aussehen. Nein, darauf wollen wir bitte verzichten. Ja. Ne? Ja. Aber noch ein bisschen, ich habe dann auch gesagt, lass die Zettel sein, kommen wir auch ins Gespräch. Aber doch muss ich noch Sie etwas fragen. Sachkenner. Setzen Sie Sachkenntnis bei Ihren Gesprächspartnern voraus oder ist Ihnen das ziemlich gleichgültig, solange Sie Ihre Auffassung durchsetzen können, was Sie davon halten, was Sie zu sagen können, Hauptsache ich gewinne? Wie meinen Sie Sachkenntnis voraussetzen? Also Sie verhandeln überall in der Welt und treffen doch sicher auf Gesprächspartner, denen zum Beispiel eine genaue Sachkenntnis über die Bundesrepublik Deutschland fehlt. Versuchen Sie, denen diese Sachkenntnis zu vermitteln oder sagen Sie, nehmt das an, was ich euch vorschlage und dann... Ja, ich bin ja, wenn Sie so wollen, ein Anwalt der Bundesrepublik Deutschland und muss natürlich versuchen, Ihnen das verständlich zu machen, was uns bewegt. Aber das, was Sie gerade sagen, bringt mich auf etwas, was ich in diesem sehr harten politischen Geschäft als sehr sympathisch empfunden habe. Als Herr Krumiko abtrat und Herr Shevardnadze ins Amt kam, musste er wenige Tage danach nach Helsinki reisen, zu einer KSZE-Außenministerkonferenz. Ich traf ihn zum ersten Gespräch und er hat zu mir gesagt, ich weiß ja, dass Sie ein recht gutes Arbeitsverhältnis mit meinem Vorgänger hatten. Ich hoffe, dass das zwischen uns auch so sein wird. Inzwischen muss ich sagen, es ist viel besser als mit dem Vorgänger, was nicht wundert. Und dann hat er gesagt, bei unserem Gespräch heute werde ich nur zuhören. Ich bitte um Verständnis dafür. Ich bin neu in diesem Amt und ich habe mir noch keine Meinung bilden können. Ich habe andere erlebt, die am ersten Tag im Amt waren und mir klar gemacht haben, dass sie schon alles wissen und dass für sie nichts mehr neu und aufschlussreich sein kann. Das fand ich außerordentlich sympathisch und das hat zwischen uns ein Verhältnis begründet, dass manches, was in den letzten Monaten zu regeln war, leichter regelbar gemacht hat. Das hebt nicht Gegensätze und Interessengegensätze auf, aber man kann anders miteinander umgehen. Die ganze Zeit ist uns, wie ich sehe, davongelaufen. Deshalb auch 45 Minuten sind ja nur vorbei, wie Sie gemerkt haben. Deshalb eine ganz kurze Frage zum Schluss, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort von Ihnen. Wir haben mit Taktik begonnen, wir hören mit Taktik auf. Können Sie sich vorstellen, dass Sie mal etwas sagen, das nicht taktisch gedacht ist und das Sie vielleicht morgen bereuen würden? Ja, Sie verständigen, es mir schon oft passiert. Herzlichen Dank. Herr Minister, ich danke Ihnen dafür, dass ich trotz dieser vielen Strapazen für Ihre ganzen Reisen, die ja Inlandreisen sind, wenn Sie nach Brüssel gehen, nicht aufzählen. Aber herzlichen Dank, dass Sie aus der Bundestagsdebatte trotz aller Belastung hier zu uns gekommen sind. Den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen hier im Studio danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und kann eigentlich nur sagen, das war's denn. Ich gehe und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Guten Abend. Der Fahrplan steht. Am 3. Oktober wird die DDR Teil der Bundesrepublik. Über den Beschluss der Volkskammer in der vergangenen Nacht Freude und Erleichterung fast allenthalben, auch quer durch die Parteien im Deutschen Bundestag. In der Golfregion wächst die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt. 24 Stunden vor Ablauf der Frist, die der Irak den diplomatischen Vertretungen im besetzten Kuwait gesetzt hat. Bis morgen Nacht soll das Personal aller Botschaften Kuwait in Richtung Bagdad verlassen. Die USA, die EG-Staaten und andere wollen dieses Ultimatum ignorieren. Auch auf die Gefahr, dass die Botschaftsangehörigen verhaftet werden. Mit einigen der ausländischen Geiseln in Bagdad hat sich der irakische Diktator Saddam Hussein heute im amerikanischen Fernsehen gezeigt. Mehr zu diesen Themen und zur Not der Gemeinden mit der Not der Asylsuchenden in den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Bis dahin. Und willkommen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie viele von Ihnen heute Morgen gegen 2.45 Uhr den gleich folgenden Satz live gehört haben. Dieser Satz, er wird wie so vieles im Verlauf des vergangenen Jahres sicher einmal das Prädikat historisch erhalten. Hier also nochmals Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Das liegt Ihnen in der Drucksache Nummer 201 vor. Abgegeben wurden 363 Stimmen. Davon ist keine ungültige Stimme abgegeben worden. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Damit ist also unmissverständlich klar, nach 41 Jahren deutsch-deutscher Zweistaatlichkeit wird es zum Stichdatum 3. Oktober 1990 wieder ein einheitliches deutsches Staatsgebiet geben. Über den Verlauf der Volkskammersitzung von gestern Nacht werden wir Sie ebenso informieren wie über die zur Stunde noch andauernde Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Wir gehen ein auf die andauernde Debatte um den Paragraf 218, blicken auf die Insel Rügen und die dortige Ausbildung von PLO-Kämpfern. Und bevor wir dann zum Schluss von gemeinsamen polnisch-litauischen Kundgebungen im dortigen Grenzgebiet berichten, unterrichten wir Sie vom neuesten Stand in der Golfkrise. Zurück zum Thema des Tages, zum Beitrittsbeschluss der DDR-Volkskammer von heute Morgen. Erst hatte es ja wieder ganz so ausgesehen, als ob die Form, sprich Geschäftsordnungstricks und Antragsflut, wichtiger seien als der eigentliche Gegenstand, nämlich der Wahlvertrag, für den ja eine Zweidrittelmehrheit gefunden werden musste. Hans-Jürgen Fink fasst das Geschehen in der Volkskammer zusammen und schildert zunächst, wer dem Reiter auf das sprichwörtliche Ross half. Mit dem 3. Oktober hatten die Liberalen als Erste den parlamentarischen Schnittpunkt für eine Zweidrittelmehrheit in der Beitrittsfrage gefunden. Probeabstimmungen in den beiden großen Fraktionen der CDU und SPD hatten am Abend eine eindrucksvolle Mehrheit für diesen Termin ergeben. Als Haupthindernis für einen frühen Kompromiss in der Volkskammer-Sondersitzung erwies sich der Ministerpräsident. Lothar de Maizière beharrte auf seinem tags zuvor noch allseits akzeptierten, aber schnell wieder gescheiterten Vorschlag. Beitrittserklärung am 9. Oktober mit Wirkung des 14. Mit diesem Antrag noch ging die CDU-Fraktion in die nächtliche Sitzung, auch wenn sie fürchten musste, am Ende als Beitrittsverzögerer in einem Boot mit der PDS zu sitzen. Auch nach langer Beratungspause konnte sich der Regierungschef nicht entschließen, die Kompromisslösung 3. Oktober vom Rednerpult zu verkünden. Die Folge? Enttäuschung bei allen Partnern. Jede Partei kehrte in der mitternächtlichen Diskussionsrunde zu ihren alten Terminpositionen zurück. Bewegung war allenfalls insoweit zu registrieren, als der christdemokratische Fraktionschef Krause, anders als sein Parteivorsitzender und Ministerpräsident, den 3. Oktober erstmals ins Spiel der Parlamentsauseinandersetzung brachte. Aus unserer Sicht ist es vertretbar, unter dem Aspekt, dass dieses Haus auch gemeinsam den Willen hat, in dem Zeitraum bis zum frühesten Beitrittstermin, der aus unserer Sicht der 3. Oktober sein kann, ernsthaft an dem Einigungsvertrag und an der Realisierung von noch weiteren Gesetzen zum Einigungsvertrag die Zeit zu nutzen, um in einer würdigen Form die deutsche Einheit herzustellen. Über die Bedingungen der deutschen Vereinigung bestanden zwischen den Altkoalitionären von vornherein kaum Differenzen. Deutsch-Deutscher Einigungsvertrag, außenpolitische 2+4 Absicherung und Länderbildung auf dem DDR-Territorium. Bedingungen, die nach Meinung der Sozialdemokraten bis Mitte September zu realisieren sind, weshalb Fraktions- und Parteichef Thierse einmal mehr dafür plädierte, den 15. September als Beitrittsdatum jetzt und sofort zu beschließen. Dafür aber fand sich ebenso wenig die erforderliche Mehrheit wie für die Neuauflage der DSU-Forderung nach einem Beitritt in dieser Stunde. Was aber hat der Ostberliner Unterhändler in den Einigungsverhandlungen mit den Bonnern dann noch in der Hand, wenn sich die Volkskammer sofort auf einen konkreten Beitrittstermin festlegt? Diese Schwachstelle spürte SPD-Chef Thierse genau, wenn er argumentierte: Das allerdings ist eine wichtige Bedingung für uns, wenn wir einen Beitrittstermin festlegen, dass mit dem Beitrittstermin nicht festgelegt wird, die inhaltliche Zustimmung zum Einigungsvertrag, den wir ja noch nicht kennen im Ergebnis. Es muss klar sein, dass ein Beitrittstermin nicht eine Fessel sein muss, einen Zwang ausüben muss, einen schlechten Einigungsvertrag auch noch ratifizieren zu müssen. Wir wollen die Freiheit haben, Ja oder Nein zu sagen zu dem Einigungsvertrag, wenn er in paraffierter Form vorliegt. Das ist eine entscheidende Bedingung für uns. Diese Freiheit aber ist nach Ansicht der PDS und Bündnis 90-Opposition nicht gegeben. Namentlich PDS-Chef Gysi wusste die Gunst der mitternächtlichen Stunde wie ein gewiefter Profi zu nutzen. Wer glaube, mit dem Beitritt seien alle ungelösten DDR-Probleme mit einem Schlage gelöst, sei ein hoffnungsloser Fantast, erklärte Gysi und forderte als erstes den Abschluss eines vernünftigen Einigungsvertrages. Dieser sei mehr wert als populistische Beitrittsentscheidungen, sagte er. Genüsslich zählte er, der Beitrittsgegner hatte dabei ein leichtes, allzu leichtes Spiel, die verschiedenen Terminvorstellungen der Beitrittsparteien auf, um dann unter dem Beifall fast aller Seiten des Hauses zu fragen: Nun frage ich mal im Ernst, welche Bürgerin und welcher Bürger dieses Landes soll das eigentlich nachvollziehen und noch verstehen, was hier diesbezüglich passiert? Und ich frage mich auch nach dem Sinn solcher Besprechungen beim Ministerpräsidenten, wenn sich anschließend niemand daran hält. Oder? Das war doch ein vernünftiger Konsens. Unter dem Druck der allgemeinen Verunsicherung war den Mehrheitsparteien im Parlament klar, wir müssen den Beitritt sofort verbindlich erklären, wir müssen, so Liberalenchef Ortlieb, die Sache endlich ein für alle Mal hinter uns bringen, in der Hoffnung auf annehmbare Bedingungen. So rauften sie sich weit nach Mitternacht zum gemeinsamen Antrag für den 3. Oktober zusammen und standen die Abstimmung mit eindeutigem Resultat durch. Und sie hatten schließlich die Lacher auf ihrer Seite, als sich Gysi zum Schluss selber ins politische Abseits mit der Bemerkung stellte, man habe den Untergang der DDR soeben beschlossen. Direkter Reflex auf den Beitrittsbeschluss der Volkskammer waren heute Vormittag die erleichterten Reaktionen der sogenannten Bonner Altparteien. Am Nachmittag dann um 15 Uhr trat der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen. Über deren Verlauf, die Regierungserklärung des Kanzlers sowie die Replik seines Herausforderers Lafontaine unterrichtet sie nun Dieter Kopp. Der Deutsche Bundestag hatte Grund zur Freude. Die Zeit der Zweistaatlichkeit Deutschlands geht ihrem baldigen Ende entgegen. Was Wunder, dass die heutige Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl und die deutschlandpolitische Debatte, die dem Ja zum Wahlvertrag vorausging, der sonst üblichen Schärfen entbehrte. Am Tag der Freude dominierte der Wille zur Zusammenarbeit. Bundeskanzler Kohl sprach in seiner Rede zugleich von einem Tag der Dankbarkeit. Sein Dank galt den Freunden und Partnern in der westlichen Gemeinschaft, den mutigen Bürgerrechtsbewegungen in Polen und Ungarn, aber auch und nicht zuletzt dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. Durch seine Reformpolitik und das neue Denken in der sowjetischen Außenpolitik. Wir erleben das gerade in diesen Tagen angesichts der Krise in der Golfregion, ist der tiefgreifende Wandel in Deutschland und in Europa mit ermöglicht worden. Ohne die Achtung des Rechts der Völker und Staaten auf den eigenen Weg wären die Reformbewegungen der Staaten des Warschauer Pakts nicht erfolgreich gewesen. Und zum Recht des deutschen Volkes auf den eigenen Weg gehört sowohl die Entscheidung, in einem gemeinsamen Staat zusammenzuleben, als auch die Freiheit zu wählen, welchem Bündnis dieser gemeinsame Staat angehört. Worum es jetzt geht, ist der Wiederaufbau der DDR in allen Bereichen, erklärte Kohl. Gemeinsame Anstrengungen und persönliches Engagement seien gefragt, fügte er hinzu. Der Kanzler erinnerte daran, dass auch der Beginn der sozialen Marktwirtschaft 1948 alles andere als einfach war. Es habe damals starke Preissteigerungen, massive Proteste und sogar einen eintägigen Generalstreik gegeben. Auch heute seien alle Voraussetzungen gegeben, die schwierigen Aufgaben zu meistern. Auf Kohl antwortete sein Herausforderer als Kanzlerkandidat der saarländische Ministerpräsident Lafontaine, der Zusammenarbeit anbot, sie aber an die Kompromissbereitschaft der Regierungsparteien knüpfte. Er nannte es das große Ziel, einheitliche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herbeizuführen und bereitete die Bürger in Ost und West zugleich auf notwendige Opfer vor. Lafontaine wörtlich: Die Umstellung, meine Damen und Herren, von einer Kommandowirtschaft auf eine soziale Marktwirtschaft kennt nicht nur Gewinner. Ich sage daher an die Adressen der Menschen in der DDR, es wird auf lange Zeit unumgänglich sein, dass Härten entstehen, soziale Härten entstehen. Wir werden alles daran setzen müssen, sie zu vermeiden. Und ich sage an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, sie werden auf einiges verzichten müssen, denn Solidarität ist kein Lippenbekenntnis, sondern verlangt die Hilfe derjenigen, die geben können. In diesem Sinne sind wir bereit, am Prozess der deutschen Einheit mitzuwirken. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff griff in seiner Rede die Anregung Lafontaines auf, dass es notwendig sei, die Eigentumsfrage in der DDR zu klären, verwahrte sich aber dagegen, dass Entschädigung an die Stelle von Rückgabe zu treten habe. Wörtlich: Es geht in der Tat darum, und da sind wir vielleicht anderer Meinung, aber so ist es doch geregelt und Sie haben ja dem bisher auch zugestimmt, dass Rückgabe vor Entschädigung geht und dass dort, wo Rückgabe nicht möglich ist, aus gemeinnützigen, aus sozialen Gründen, aus technischen Gründen, Entschädigung gewährt wird. Richtig ist, dass der Produktionsfaktor Grund und Boden verfügbar sein muss in einer Marktwirtschaft, weil es sonst keine Investitionen und keine neuen Arbeitsplätze gibt. Das ist aber die Frage Gegenwart und Zukunft. Und die Vergangenheitsregelung lassen wir doch um Himmels Willen jetzt so bestehen, wie wir sie besprochen haben. Eine Hängepartie blieb, wie die deutsche Einheit zu finanzieren ist. Für das Land Niedersachsen verwahrte sich Bundesratsminister Trittin gegen den Vorwurf, die Länder leisteten einen zu geringen Beitrag. Nach den Worten Trittins muss der Bund endlich die Zahlen offenlegen. Weiter: Ich sage auch, ich weiß, dass das vielleicht etwas unpopulär ist, mit Haushaltskürzungen im Bundeshaushalt alleine, meine Damen und Herren, wird dies nicht gehen. Und es ist also so, es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, ohne eine Erhöhung der Steuerlasten und der Einnahmen, das heißt eine Finanzierung auch über einen Solidarbeitrag der Bürgerinnen und Bürger, wird dieses nicht gehen. Bundesfinanzminister Weigel wehrte sich in der Debatte, die ihren streitigsten Punkt in der Abtreibung hatte, gegen den Vorwurf, die Risiken des Einigungsprozesses verschwiegen zu haben. 16.000 Tage Kommunismus können nicht in 54 Tagen freie Marktwirtschaft überwunden werden, lautete seine lakonische Feststellung. Der Beitrittstermin, der 3. Oktober, das war am Ende ein Kompromiss nach einem quälend langen und von vielen als peinlich empfundenen Hickhack unter Parteien und Politikern. Aber wie es scheint, wird es bis zur geplanten Verabschiedung des Einigungsvertrages am 20. September im Bundestag noch genug Konfliktstoff geben. Und dass die Debatten wieder hitzig und polemisch werden könnten, zeigt sich etwa am Reizthema Paragraf 218. Tatortprinzip oder Wohnortprinzip? Straffreiheit oder Kriminalisierung von Frauen, die abtreiben müssen? Koalition und Opposition im Bundestag haben hier vollkommen gegensätzliche Positionen. Ute Flögel in unserem Bonner Studio zeichnet sich beim Thema Paragraf 218 und Einigungsvertrag im Bundestag inzwischen vielleicht doch einen Kompromiss ab am Horizont? Nein, Herr Bark, zunächst ist das ganze Thema einmal vertagt worden. Die Frauen von SPD, FDP und Grünen haben heute den Aufstand geprobt. Sie machen Front gegen die von der Regierungskoalition getroffene Vereinbarung für eine Übergangszeit von 2 Jahren in einem vereinigten Deutschland, unterschiedliche rechtliche Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch gelten zu lassen. Und sie haben angekündigt, dass sie sowohl einem Einigungsvertrag wie einem Überleitungsgesetz ihre Zustimmung verweigern werden, wenn das sogenannte Wohnortprinzip nicht durch das sogenannte Tatortprinzip bei Abtreibungen ersetzt wird. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hertha Däubler-Gmelin kündigte das heute Mittag vor der Regierungserklärung und der Debatte zur Deutschlandpolitik im Bundestag folgendermaßen an. Das, was hier an Beschluss zwischen Herrn Lambsdorff und Herrn Kohl durchgepeitscht wurde, ist ja nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Frauen, die sich das nicht gefallen lassen, sondern das ist auch ein Schlag gegen das Angebot der Bundesregierung, die Fragen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit im Sinne von Kooperation und Konsens zu lösen. Und deswegen, meine Damen und Herren, sind wir jetzt im Augenblick dabei, uns zu überlegen, wie wir diesen Beschluss wieder vom Tisch kriegen. Ja, und unterstützt werden die Frauen zumindest bei den Sozialdemokraten auch von ihren männlichen Kollegen. Die SPD hat heute einen Entschließungsantrag im Bundestag eingebracht, in dem sie fordert, dass bei einem Schwangerschaftsabbruch das Recht des Ortes gelten soll, an dem der Eingriff vorgenommen wird. Das heißt, dass auch für Frauen aus der Bundesrepublik die Fristenregelung gilt, wenn sie in der DDR abtreiben lassen. Und über diesen Antrag wollte die SPD heute Abend namentlich abstimmen lassen. Die CDU-CSU-Fraktion dagegen plädierte dafür, den Antrag an den Ausschuss Deutsche Einheit zu überweisen. Und da es keine Vorlagen zu den Entschließungsanträgen gäbe, sagte der Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Friedrich Bohl, bestehe doch kein Anspruch auf Abstimmung heute. Und dieser Meinung waren auch die FDP-Kollegen, die zwar in der Sache mehr auf der Seite der SPD stehen, aber in dem Verfahren doch auf Seiten der Koalition. Und so ließ der amtierende Präsident heute darüber abstimmen, ob über den Antrag der SPD heute abgestimmt werden soll. Und dieser Antrag wurde mit Koalitionsmehrheit zurückgewiesen. Das heißt, der Entschließungsantrag der SPD wurde an die Ausschüsse überwiesen. Vielen Dank, Ute Flögel nach Bonn. So viel an dieser Stelle zu den deutsch-deutschen Dingen, einem Begriff, den es nach dem 3. Oktober in tagespolitischen Zusammenhängen dann nicht mehr geben wird. Im Hintergrund Politik gleich im Anschluss an unsere Sendung beschäftigen wir uns aber ebenso mit der Beitrittserklärung der Volkskammer wie auch um 19.15 Uhr in der Sendung zur Diskussion. Mit den Hinterlassenschaften des ehemaligen SED-Regimes werden wir uns indes noch eine geraume Zeit zu beschäftigen haben. Und dazu, zu solch einer Hinterlassenschaft Henning von Levies in Rostock, gehörte wohl auch Ihr Reiseziel heute auf der Insel Rügen. Sie waren mit dabei in der Besucherdelegation, die von DDR-Verteidigungs- und Abrüstungsminister Rainer Eppelmann angeführt werden sollte. Was genau, Herr Levies, machte die Offiziershochschule Prora auf Rügen denn für ihn und für Sie so interessant? Ja, Herr Berg, ich muss Sie zunächst enttäuschen. Rainer Eppelmann war nicht dabei nach dieser langen Nacht in Ostberlin, was man verstehen kann. Aber die Offiziershochschule Otto Winzer in Prora stellte sich trotzdem heute der nationalen und der internationalen Presse, und das Journalistenaufgebot war ganz beträchtlich. Prora ist ein riesiges Militärgelände, das vor dem Krieg einmal ein KDF-Urlauberzentrum werden sollte. 1981 wurde dort auf Weisung des Politbüros mit der Ausbildung von Militärkadern aus der Dritten Welt begonnen, aus sozialistischen Ländern der Dritten Welt, muss man hinzufügen. Unter anderem wurden in Prora, und das interessierte natürlich die Journalisten heute besonders, Palästinenser geschult, insgesamt 52. Und zwar auf der Grundlage eines Abkommens mit dem Exekutivkomitee der PLO. Oberstleutnant Wolfgang Händler begründete diese Kooperation so. Palästina ist ein legitimes Land, das international anerkannt ist und zu dem wir ja auch heute noch diplomatische Beziehungen pflegen. So, und damit gibt es für uns als Militärs erstmal keine Fragen. Ja. Wenn unser Staat mit diesen Ländern Verträge abgeschlossen hat, na bitteschön, dann sind wir Militärs und sind loyal. Dann erfüllen wir unsere Aufgabe als Militärs. Zur Ausbildung dieser Palästinenser in Prora sagte Oberstleutnant Händler. Palästinenser waren nicht über den gesamten Zeitraum bei uns zur Ausbildung. Die Ausbildung ist mal ausgelaufen. Wir haben im vorigen Jahr wieder begonnen. Dieser Kurs ist jetzt in der Sprachausbildung. Steht kurz jetzt vorm Sprachabschluss. Und sollte dann in die militärische Ausbildung gehen. Tja, aus dieser Militärausbildung der Palästinenser wird nun nichts. Diese 14 Palästinenser, die noch in Prora sind, aber sich heute nicht haben sehen lassen, die sollen auf Weisung aus Ostberlin so schnell wie möglich die DDR verlassen. Die Regierung in Ostberlin ist darüber hinaus im Gespräch mit allen Staaten, für die noch Militärkader zurzeit ausgebildet werden, um die Abkommen zu beenden. Das Problem ist, dass gültige Verträge bestehen. Wir haben Regierungsverträge. Wir sind auf die Regierung verpflichtet. Solange diese Regierungsverträge nicht gekündigt sind, müssen wir die Ausbildung durchführen. Und dort ist an sich unsere Auffassung, Qualität wird international geachtet. Also müssen wir auch Qualität liefern, auch in dieser Ausbildung. Solange die Regierung diese Verträge nicht aufkündigt, gibt es für uns keinerlei Bandagen, dass wir sagen müssten, also Schluss, wir legen jetzt alles nieder und sonnen uns auf der schönen Insel Rügen. Die Kubaner und die Koreaner haben übrigens Rügen schon freiwillig verlassen. So viel aus Rostock. Vielen Dank, Herr Nikolaevis. Zur Außenpolitik. Die Spannung im Krisengebiet Golfregion ließ auch heute nicht nach. Die Gefahr, dass sich der auf der Weltbühne zunehmend isolierte irakische Diktator Saddam Hussein zu einem unkalkulierten Vorgehen hinreißen lässt, diese Gefahr, sie besteht fort. Und dann ist da auch noch das Pokern des Irak mit den westlichen Ausländern, die in seiner Gewalt sind. Die Golfkrise heute, einen Tag vor dem Ablauf des irakischen Ultimatums an die westlichen Länder, ihre Botschaften im okkupierten Kuwait zu schließen, und zu den Friedensbemühungen des jordanischen Königs. Ein Bericht von Marcel Pott aus Amman. König Hussein von Jordanien, der die Krise am Golf als furchterregend und deprimierend bezeichnet hat, ist zu einer Reise durch verschiedene arabische Länder aufgebrochen, um eine weitere Zuspitzung der Lage und einen daraus folgenden Krieg zu verhindern. Die erste Station des jordanischen Königs ist der Jemen, das bisher die irakische Position in gewisser Weise unterstützt hat. Offen bleibt vorerst, ob der jordanische Monarch auch nach Bagdad reisen wird und dort auf den irakischen Herrscher Saddam Hussein trifft. Der König ist ein enger Verbündeter von Saddam, der deutlich gemacht hat, dass die irakische Annexion Kuwaits unwiderruflich sei. Da eine politische Lösung des Konflikts nach Ansicht der USA und der Europäischen Gemeinschaft jedoch nur möglich erscheint, wenn der Irak seine Invasionsarmee aus Kuwait abzieht, werden dem jordanischen König bei seinen neuerlichen Vermittlungsbemühungen nur geringe Erfolgschancen eingeräumt. Hinzu kommt, dass König Hussein bei den anti-irakischen arabischen Regimen und wohl auch im Westen an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, weil er sich zu Beginn der Krise erkennbar auf die Seite des Irak gestellt hatte. Der kuwaitische Botschafter in den USA hat den König deshalb öffentlich als unglaubwürdig eingestuft und hinzugefügt, seine Versprechungen seien wertlos. Nachdem Jordanien seine Grenze zum Irak vorläufig geschlossen hat, sitzen rund 20.000 ägyptische Gastarbeiter auf der irakischen Seite fest, während die jordanischen Behörden unter großen Mühen versuchen, weitere 16.000 Personen vom Grenzposten aus weiter zu befördern. Die weitaus größte Mehrheit der Flüchtlinge sind Ägypter, die entweder im Grenzgebiet mit wenig Wasser und Nahrungsmitteln in glühender Hitze ausharren müssen oder in Südjordanien unter ebenfalls beklagenswerten Umständen auf die Beförderung nach Ägypten warten. Die sanitären, medizinischen und sonstigen Versorgungseinrichtungen des kleinen Landes sind dem Ansturm der zumeist bettelarmen Flüchtlingsmassen nicht gewachsen. König Hussein hat vor seiner Abreise betont, dass seit Anfang August 185.000 Flüchtlinge verschiedener Nationalitäten die jordanische Grenze überschritten haben, davon aber nur 67.000 Menschen Jordanien auch wieder verlassen konnten. Die deutsche Botschaft in Amman hat bekannt gegeben, dass heute oder morgen eine Nahrungsmittellieferung der Bundesregierung im Gegenwert von 200.000 D-Mark eingeflogen wird, um in dieser Situation erste humanitäre Hilfe zu leisten. Die Europäische Gemeinschaft hat zudem angekündigt, eine Summe von 1,3 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen, damit eine Luftbrücke nach Ägypten eingerichtet werden kann, um die in Jordanien gestrandeten ägyptischen Gastarbeiter aus dem Irak in ihre Heimat zurückzubringen. Jenseits dessen bleibt festzuhalten, dass noch mehr als 2 Millionen Ausländer im Irak und in Kuwait festsitzen. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hält rund 13.000 westliche Ausländer in seinem Machtbereich zurück. Unterdessen hat Bagdads Außenminister Tariq Aziz nochmals bekräftigt, dass das Schicksal der in kollektive Geiselhaft genommenen Ausländer vom Verhalten ihrer jeweiligen Regierungen gegenüber dem Irak abhänge. Inzwischen ist eine Gruppe von 178 Japanern vom besetzten Kuwait aus nach Bagdad gebracht und dort zwangsweise in ein Hotel einquartiert worden. Am morgigen Freitag läuft das vom irakischen Regime gesetzte Ultimatum aus, wonach alle Botschaften in Kuwait ihre Arbeit einstellen müssen. Bei Zuwiderhandlung hat Bagdad den Diplomaten mit dem Verlust ihrer Immunität gedroht und angekündigt, sie wie normale ausländische Bürger zu behandeln. Amerikanischen Presseberichten zufolge plant der Irak, alle westlichen Botschaften im besetzten Kuwait mit Militäreinheiten zu umzingeln, um jeden Zugang zu den Kanzleien zu unterbinden. Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft und die USA haben das irakische Ultimatum zurückgewiesen und betont, man wolle den Botschaftsbetrieb aufrechterhalten. Das Embargo gegen den Irak schafft inzwischen vielen Ländern natürlich auch Probleme wirtschaftlicher Art. Aber das sind Schwierigkeiten, die in gemeinsamer, solidarischer Aktion der Boykottländer beseitigt werden müssen. Wie es damit aussieht, berichtet aus Washington Michael Heine. US-Präsident George Bush sagte es nicht ohne Stolz. Wir sind nicht allein, meinte er bei der jüngsten Pressekonferenz in seinem Urlaubsort Kennebunkport. 22 Länder beteiligen sich bereits an der multinationalen Armee gegen den Irak, sagte der Präsident. Aber das ist noch nicht alles. Die internationale Solidarität wächst auch in einem anderen Bereich, der gegenseitigen wirtschaftlichen Unterstützung. Gerade hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen, einigen Staaten zu helfen. Sie sollen mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten besser fertig werden, die durch die Handelssanktionen der UNO gegen den Irak entstehen. Jordanien und Bulgarien hatten in Briefen geltend gemacht, dass ihnen erhebliche finanzielle Einbußen drohen. 2 Milliarden Dollar würde Jordanien das Wirtschaftsembargo pro Jahr kosten, durch den Ausfall von Devisen jordanischer Arbeiter im Irak und Kuwait, Öl, das von anderer Seite eingekauft werden müsste, und den Ausfall von Krediten. Bulgarien macht 1,2 Milliarden Dollar geltend, mit denen der Irak verschuldet ist. Die Summe sollte eigentlich durch Öllieferungen zurückgezahlt werden, die jetzt ausfallen. Beide Länder beziehen sich in ihren Briefen an UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar auf Artikel 50 der UNO-Charta. Nach diesem sehr selten angewandten Artikel kann ein Land, das sich als Folge von Sanktionen der UNO für wirtschaftliche Probleme gestellt sieht, den Sicherheitsrat um Hilfe bitten. Aber nicht nur die UNO, auch die großen Industrienationen wollen helfend eingreifen. Ein besonderes Kapitel haben dabei Saudi-Arabien und die USA aufgeschlagen. Riad will sich am Engagement der Amerikaner vor allen Dingen mit billigem Öl beteiligen, ist aber auch bereit, durch Waffenkäufe das eigene Engagement zu verstärken und die USA finanziell zu stützen. Weniger martialisch gibt sich dagegen die Hilfestellung Japans. Bereits während des Golfkrieges vor 3 Jahren hatte die Tokioter Regierung Engagement gezeigt und die Wahrung ihrer Interessen mit viel Geld belohnt. Japan darf nach seiner Verfassung keine Truppen außerhalb des Landes schicken. Damals gab es für das krisengeschüttelte Jordanien 850 Millionen Dollar Kredit. Mit nipponischem Geld wurde eine Radarüberwachungsanlage gekauft und die japanische Regierung steuerte mehr Geld bei zum Unterhalt amerikanischer Militärbasen. Nun ist das Land, das von seinen Ölexporten extrem abhängig ist, wieder aktiv geworden. Es will Ägypten wirtschaftlich unter die Arme greifen, das durch das UNO-Embargo Ausfälle in Höhe von 2 Milliarden Dollar im Jahr erwartet. Und auch Jordanien kann von Japan Hilfe erwarten, wenn es das Embargo befolgt. Ägypten kann auch damit rechnen, dass die USA einen Teil der Schulden, sie belaufen sich auf rund 50 Milliarden Dollar, vorerst storniert. Am 1. September werden größere Rückzahlungen fällig. Die USA wollen erst einmal abwarten, ob Ägypten durch die höheren Ölpreise wirtschaftlich profitieren kann. Auch von anderer Seite soll möglicherweise Geld fließen, aus Deutschland. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte gestern US-Präsident George Bush telefonisch davon informiert, warum der Einsatz deutscher Soldaten durch die Verfassung auf das NATO-Gebiet beschränkt sei. Bush soll trotzdem zufrieden gewesen sein. Unterdessen wird die multinationale Streitmacht am Golf verstärkt. Am Vormittag passierten ein weiterer amerikanischer Flugzeugträger zusammen mit 2 Raketenkreuzern den Suezkanal in Richtung Golf. Auch die arabischen Länder verlegen immer mehr Bodentruppen nach Saudi-Arabien. Gemeinsam mit den amerikanischen und saudischen Soldaten bilden sie jetzt eine Streitmacht von etwa 130.000 Mann. Das britische Verteidigungsministerium kündigte an, weitere 12 Tornado-Kampfflugzeuge in das Krisengebiet zu entsenden. Fast 5 Millionen Iraker sollen nach Zeitungsberichten in eine Bürgerwehr eingetreten sein, die Präsident Saddam Hussein eingerichtet hat. Morgen will Irak die ausländischen Botschaften in Kuwait mit Truppen abriegeln lassen. Das berichtet der amerikanische Fernsehsender ABC unter Berufung auf irakische Quellen. Saddam Hussein rückt nicht von seinem Ultimatum ab, dass alle Botschaften bis morgen Abend geschlossen werden müssen. Die betroffenen Länder weigern sich, diese Weisung zu befolgen. In einem offenen Brief hat Saddam Hussein den Friedensappell des ägyptischen Präsidenten Mubarak zurückgewiesen. Er warf Mubarak vor, sich in den Dienst ausländischer Interessen gestellt zu haben. Er solle stattdessen seine eigenen, Husseins, Politik unterstützen. Wo ist Saddam Hussein? In welcher Verfassung ist er? Warum gibt es seit Ausbruch der Golfkrise nur selten Fernsehauftritte des Diktators? Es ist viel gerätselt worden in den letzten Tagen. Und da eine freie Berichterstattung aus Bagdad und auch Interviews mit Saddam Hussein bis jetzt nicht möglich sind, nahm das Rätselraten und Spekulieren täglich zu. Heute gab es einen gleichermaßen sensationellen wie makabren Auftritt. Hussein traf ausländische Geiseln in Bagdad. Doch wo er sie traf, ob er sie besucht hat oder ob er sie in seinen Bunker bringen ließ, das wird nicht deutlich. Nur so viel wissen wir, es sind britische Familien. Die Bilder wurden zuerst in Amerika gezeigt und die Propaganda-Inszenierung macht eines überdeutlich: Zynismus kennt keine Grenzen. Karin Storch aus Washington über Saddams Auftritt und das amerikanische Echo. Im Nervenkrieg am Golf, aus Bagdad die Fernsehbombe. Ein strahlend lächelnder Saddam Hussein zeigt sich vor Videokameras, und zwar mit westlichen Geiseln. Die technische Bildqualität ist schlecht, der Inhalt unglaublich. Gütig winkt der Diktator ein Kind herbei. Wo kommt er seine Milch? Lässt er den Dolmetscher fragen. Stuart, wo kommst du deine Milch? Are you getting your milk, Stuart? Ja, sogar mit Frühstücksflocken. Trau dich ruhig zu uns. Sag, was du willst. Du spielst Volleyball? Hast du gerade Volleyball gespielt? Mit irakischen Kindern? Ja. Seid ihr mit irakischen Familien zusammen? Nein. Do you have any Iraqi families with you? And the ladies? How are you, Nun zu den Damen. Wie verbringen Sie die Zeit? I can't hear you. Nun, ich höre nichts. Wir spielen Spiele oder mit den Kindern. Uns ist klar, dass wir an einem unbekannten Ort sind. Aber unsere Eltern, wir würden sie gerne wissen lassen, dass es uns gut geht. Die Eltern von mir und meinem Mann, sie sind alt und nicht gesund. Wir werden sicherstellen, dass Ihre Botschaften Ihre Angehörigen in England erreichen werden. Ab sofort können Sie auch Briefe schreiben und hier Fotos machen. Wir benutzen sie nicht als Schutzschild, sagt Saddam Hussein. Das wurde falsch übersetzt. Sie dienen dazu, einen Krieg zu verhindern und sollten stolz auf diese Rolle sein. Wir hoffen, Sie können bald in Ihr Land zurückkehren. Eineinhalb Stunden nach diesem Programm im US-Außenministerium Antwort auf die Frage, Saddam Hussein tätschelt englischsprachige Kinder, behauptet, sie seien Teil eines Friedensprozesses. Saddam Hussein ist augenscheinlich mehr an schändlicher Theatralik interessiert, als an den beiden Themen, auf die es wirklich ankommt. Rückzug aus Kuwait und Freiheit für unschuldige Zivilisten. Es gibt auch Propagandakriege. Sie sei furchterregend, deprimierend und beängstigend, die Krise am Golf. So hat es der kleine König des kleinen Jordanien gestern gesagt. Die Lage in seinem Land ist es auch. Nicht nur, weil Jordanien in der geografischen Zwickmühle zwischen Irak und Israel sitzt, sondern auch, weil der Nachbar Irak Jordaniens größter Handelspartner ist und Amman seinen Ölbedarf bis jetzt fast ausschließlich in Irak gedeckt hat. Nun ist alles anders und es wird täglich schwieriger für die jordanische Wirtschaft. Helmut Umbach hat es in einem Betrieb in der Nähe der Hauptstadt erlebt. Eine kleine chemische Fabrik am Rande der jordanischen Hauptstadt Amman. Es gibt viele davon. Und chemische Produkte stehen in der Liste der Exporte in andere arabische Länder ganz oben. Hier wird Farbe hergestellt. Die Grundstoffe dafür müssen importiert werden. Seit das Embargo gegen Irak besteht, leidet auch die jordanische Wirtschaft. Der Warenfluss ist ins Stocken geraten. Überall werden Arbeitsplätze abgebaut. Nach offiziellen Angaben sind 15% aller Erwerbsfähigen arbeitslos. Seit Anfang August sind die Zahlen sprunghaft gestiegen. In einem kleinen Betrieb wie diesem macht sich diese Entwicklung besonders bemerkbar. Früher arbeiteten hier 20 Menschen, heute sind es nur noch 10. Ob die weiter beschäftigt werden können, ist fraglich. Hauptabnehmer jordanischer Produkte ist der Irak als unmittelbarer Nachbar. Der Handel mit Bagdad ist schlagartig zurückgegangen. Die Güter, die noch nach Irak geliefert werden, sind nur ein Bruchteil dessen, was vor dem Embargo exportiert wurde. Dementsprechend sind die Verluste der Volkswirtschaft. Die Regierung beziffert sie aufs Jahr hochgerechnet mit 200 Millionen US-Dollar. Die Menschen, die in der noch bescheidenen Industrie Arbeit und Brot gefunden haben, müssen um ihre Zukunft bangen. Zum Beispiel in diesem Betrieb. Das Embargo trifft unsere Wirtschaft schwer, sagt der Besitzer der Fabrik, Edward Jasser. Wir haben bereits Fernschreiben europäischer und amerikanischer Lieferanten bekommen, die uns die Verzögerung der Lieferungen mitteilen. Zum Beispiel erwarteten wir 3 Container mit Rohstoffen Anfang dieses Monats. Wir erhielten aber die Nachricht, die Lieferung sei bis auf Weiteres verschoben. Einige andere unterrichteten uns, sie würden Ende des Monats liefern. Aber wir bezweifeln das. Unsere Produktion ist gefährdet. Noch sind hier wie anderswo Rohstoffe vorhanden. Doch wenn die Lagerbestände nicht aufgefrischt werden, dann werden in vielen Fabriken die Maschinen stillstehen. Dann wird angesichts der Auslandsschulden die Armut einziehen in Jordanien. denn die Schulden betragen das Doppelte des Bruttosozialproduktes. Der Fabrikeigner gibt nicht auf. Man werde neue chemische Substanzen finden müssen zur Farbenproduktion, sagt er, zum Beispiel Zement. Aber eigentlich weiß ich nicht mehr weiter. Wir hoffen halt, dass es besser wird. Wenn das Embargo nicht verhängt worden wäre, sagt die Regierung, hätte die Wirtschaft mit den Schulden fertig werden können, wenn auch mit großen Schwierigkeiten. Jetzt sei das Problem nicht mehr zu lösen. Wenn keine Rohstoffe mehr ins Land kommen, droht der Kollaps. In Israel hat Ministerpräsident Shamir den Irak in der bisher deutlichsten Stellungnahme vor einem Angriff gewarnt. Jene, die es wagen sollten, Israel zu attackieren, würden einen schrecklichen Preis dafür bezahlen. Israel will keinen Krieg, aber es werden Schutzmaßnahmen gegen einen Giftgasangriff getroffen. In einer Sendung des Armeerundfunks erklärte ein Zivilschutzbeauftragter der Streitkräfte heute, im Ernstfall sollen die Bürger ein nasses Taschentuch mit Backpulver über das Gesicht halten, um die chemischen Kampfstoffe zu neutralisieren, und sie sollen exponierte Körperteile bedecken. Bisher hat die israelische Regierung Gelassenheit demonstriert und darauf beharrt, dass das rasche Austeilen von Gasmasken nicht nötig sei. Wie die Situation sich heute darstellt, das erläutert Horst Kalbus. Sorge und Vorsorge in Israel. Vertrauen ist gut, Vorsorge ist besser. Die Kunden in diesem Laden in Tel Aviv wollen nicht länger warten, bis die Regierung sich entschließt, Gasmasken und Schutzkleidung gegen Giftgas zu verteilen. Die offizielle Beruhigungsstrategie im Nervenkrieg mit dem drohenden Saddam ließ eine Minderheit nicht mehr ruhig schlafen. Diese Bürger üben Selbsthilfe und lassen sie sich etwas kosten. Umgerechnet rund 300 Mark für Schutzmaske und Schutzanzug. Um wie viel Prozent ist Ihr Umsatz in den letzten Wochen gestiegen? Wir verkaufen jetzt Hunderte von Gasmasken, sagt der Ladenbesitzer. Vor der Krise waren es nur ganz wenige. Sind die Leute in Panik?